Es ist ein Bohnenstrauß, heiliges Blut für arme Sünder quillt. Ein Born, der laute Herr Wunder tut und jeden Kummer stillt. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Der Schächer fand den Wunderquell, den Gottes Gnad ihm wies. Und dadurch ging er herein und hell direkt ins Paradies. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. O Gottes Lamm, dein teures Blut hat noch die gleiche Kraft, dies aus des Geistes Feuers Glut, die neue Menschen schafft. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Einst in Sündennot, da half mir Jesu Blut. Drum jauchz ich auch bis in den Tod, ob dieser Gnadenflut. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Dies Blut sei all mein Leben lang die Quelle meiner Lust. Das bleibt mein ewiger Lobgesang an meines Heilands Brust. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich.